Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still in 1 John chapter 3. Wir sind immer noch bei 1. Johannes Kapitel 3. What a beautiful chapter and what a beautiful letter John wrote to enrich our lives. Welch ein schönes Kapitel und welch ein schöner Brief, den Johannes geschrieben hat, um unser Leben zu bereichern. Look, he was just telling us about we have to have peace in our hearts by loving other people. Er sagte uns gerade, dass wir Frieden in unseren Herzen haben müssen, indem wir andere Menschen lieben. Look what John says, why it is so important to have a peaceful heart. Schau, was Johannes darüber sagt, warum es so wichtig ist, ein von Frieden erfülltes Herz zu haben. When our hearts make us feel guilty and remind us of our failures, wann immer unser Herz uns Schuldgefühle macht und uns an unsere Verfehlungen erinnert, we know that God is much greater and more merciful than our conscience. Wissen wir, dass Gott viel größer und barmherziger ist als unser Gewissen. And he knows everything there is to know about us. Und er weiß alles, was es über uns zu wissen gibt. I tell you what, this verse I think is incredible in that context. Ich finde, dieser Vers ist in diesem Zusammenhang großartig. Just think what we've learned the last few days. Denk nur darüber nach, was wir in den letzten Tagen gelernt haben. If you don't love, you're a murderer. Wenn du nicht liebst, bist du ein Mörder. If you want to have a peaceful heart, you've got to bring love in action. Wenn du ein Herz des Friedens haben willst, musst du Liebe in die Tat umsetzen. And loving means you have to be willing to die for your brothers and sisters. Lieben bedeutet, dass du bereit sein musst, für deine Brüder und Schwestern zu sterben. Now all of this has the potential to bring a lot of condemnation to our hearts. All dies hat das Potenzial, viel Verdammnis in unsere Herzen zu bringen. And John says right in this very same context. Aber Johannes sagt genau in diesem Zusammenhang, that God is much greater than our hearts and contempts and our failures. Dass Gott viel größer ist als unsere Verfehlungen und unsere Herzen, die uns verdammen. He knows everything about us. Er weiß alles über uns. Allow me to bring you an aspect here that should be challenging and yet incredibly exciting. Erlaube mir, hier einen Aspekt anzusprechen, der herausfordernd und doch unglaublich spannend ist. Remember, vergiss nicht, the context is that if you don't love properly, your heart will condemn you. Dass der Kontext wie folgt lautet: Wenn du nicht richtig liebst, wird dich dein Herz verdammen. And then John says, dann sagt Johannes, but do you know what? God knows every little detail about you. Weißt du was? Gott kennt jedes kleine Detail über dich. And he doesn't condemn us. Und er verdammt dich nicht. Because John is the one who teaches us what perfect love God is. Denn Johannes ist derjenige, der uns lehrt, dass Gott vollkommene Liebe ist. We always have to come back to the love of God who knows every detail about us and still chooses to love us. Wir müssen immer wieder zurück zur Liebe Gottes kommen, der jedes Detail über uns weiß und sich dennoch dafür entscheidet, uns zu lieben. The worst thing that we can do when we realize that we haven't loved the way we should. Wenn wir erkennen, dass wir nicht so geliebt haben, wie wir sollten, ist das Schlimmste, was wir tun können, is to live in some self-condemnation and in some guilt and shame. In Selbstverdammnis, in Schuld und in Scham zu leben. That's the moment we need to meditate on verse 20. Stattdessen müssen wir über Vers 20 meditieren. I know I've done wrong, I know I haven't loved, I know I'm guilty. Ich weiß, dass ich Unrecht getan habe, ich weiß, dass ich nicht geliebt habe, ich weiß, dass ich schuldig bin. But God is so much greater and so much more merciful than my failure. Aber Gott ist so viel größer und barmherziger als mein Versagen. God knew that I would not love today long before I even existed. Gott wusste, dass ich heute nicht lieben würde, lange bevor ich überhaupt existierte. And he still chose to love me. Und er hat sich dennoch dafür entschieden, mich zu lieben. And as we find comfort in God's deep love for us, wenn wir Trost in der tiefen Liebe Gottes zu uns finden, we will naturally find release for our condemnation in the heart, werden wir auf natürliche Weise von unserer Verdammnis im Herzen freigesetzt, and we will find new strength and energy to truly love our brothers and sisters, und neue Kraft und Energie finden, um unsere Brüder und Schwestern wirklich zu lieben. One day I had this incredible thought. Eines Tages kam mir dieser unfassbare Gedanke, that God knows absolutely everything. Dass Gott absolut alles weiß. He knows the end before the story even started. Er kennt das Ende, bevor die Geschichte überhaupt beginnt. And I had this thought to put this into human terms. Und ich hatte den Gedanken, dies in menschliche Worte zu fassen. Because the Bible uses a lot of human terms to teach us deep spiritual truths. Weil die Bibel viele menschliche Bilder verwendet, um uns tiefe geistliche Wahrheiten zu lehren. So I was imagined that I'm engaged to somebody. Also stellte ich mir vor, dass ich mit jemandem verlobt bin. And then suddenly by some divine revelation, dann zeigt mir Gott plötzlich durch eine göttliche Offenbarung, without any doubt, ohne jeglichen Zweifel, God shows me every little detail that this person that I'm about to marry will do wrong in life. Zeigt mir Gott jedes kleine Detail, das diese Person, die ich heiraten werde, im Leben falsch machen wird. God shows me that this person is going to hurt me. Gott zeigt mir, dass diese Person mich verletzen wird. God shows me that this person will cheat on me. Gott zeigt mir, dass diese Person mich betrügen wird. God shows me that this person is going to live selfish many times. Gott zeigt mir, dass diese Person oft selbstsüchtig leben wird. All of the terrible things this person is going to do in married life, which this person actually will do. All die schrecklichen Dinge, die diese Person tatsächlich tun wird, wenn wir verheiratet sind. And having this absolutely 100% sure knowledge, mit diesem absolut sicheren Wissen, I make a conscious choice and a decision. Treffe ich die bewusste Entscheidung, I am going to marry this person anyhow. Diese Person trotzdem zu heiraten. Because I love this person selflessly. Weil ich sie selbstlos liebe. No normal human being who thinks clearly would make this choice. Kein normaler Mensch, der klar denken kann, würde diese Entscheidung treffen. If you know for sure that the person you're going to marry commits adultery, you're not going to marry that person. Wenn man sicher weiß, dass die Person, die man heiraten will, Ehebruch begehen wird, wird man diese Person nicht heiraten. But haven't we all committed spiritual adultery? Haben wir nicht alle schon geistlichen Ehebruch begangen? Haven't we all given our intimate love to things, money, career, others instead of to Jesus alone? Haben wir nicht alle unsere intimste Liebe, Dingen, Geld, Karriere, anderen Menschen geschenkt, anstatt Jesus allein? Haven't we all done so many things that grieved and hurt the heart of God? Haben wir nicht alle so viele Dinge getan, die das Herz Gottes betrübt und verletzt haben? And God knew all of the things that we would do long before we were even born. All das wusste Gott schon lange, bevor wir überhaupt geboren wurden. And he still chose us. Und trotzdem hat uns erwählt. He still chose us to be his precious bride that he will be marrying and live forever. Hat uns trotzdem zu seiner kostbaren Braut erwählt und wir werden heiraten und für immer und ewig zusammenleben. Now remember. Erinnere dich daran. When your heart condemns you because you have not loved perfectly. Wenn dein Herz dich verdammt, weil du nicht vollkommen geliebt hast. And it makes you feel guilty. Und du dich deswegen schuldig fühlst. You're not supposed to ignore that. That's a very dangerous thing. Dann solltest du das nicht ignorieren. Das ist sehr gefährlich. People who ignore their guilty conscience and their accusing heart make a very terrible mistake. Menschen, die ihr schlechtes Gewissen und ihr anklagendes Herz ignorieren, begehen einen sehr schrecklichen Fehler. You will sear your conscience, which is very dangerous. Dadurch versenkst du dein Gewissen, was sehr gefährlich ist. Here is what you do. Du solltest Folgendes tun. You face the guilt in your heart. Stelle dich der Schuld im Herzen. And you remember verse 20. Und erinnere dich an Vers 20. You say, God, I'm so glad that you're so much more merciful than my condemnation. Sage, Gott, ich bin so froh, dass du so viel barmherziger bist als jede Verdammnis. You know exactly how I have felt. You knew that before I did it. Du weißt genau, wie ich versagt habe. Du wusstest es, bevor ich es tat. I receive your mercy. I receive your forgiveness. Ich nehme deine Barmherzigkeit an. Ich nehme deine Vergebung an. I reject guilt and shame and condemnation. Ich lehne Schuld ab. Ich lehne Scham ab und ich lehne Verdammnis ab. I come to you because that's where I have true love and true mercy. Ich komme zu dir, weil ich bei dir wahre Liebe und wahre Barmherzigkeit finde. And then you live in restoration and continue to learn to love. Dann erlebst du Wiederherstellung und lernst weiter zu lieben. See you guys tomorrow. Bis morgen.